So furchtbar der Orakelspruch des Geistes, dem Dr. Faust in den Ohren geklungen haben mag, er konnte nicht davon ablassen, den Geist wieder und wieder zu beschwören, um ihm einen Pakt abzutrotzen. Schließlich begehrt er vom Geist wie folgt. Erstlich, dass er auch die Geschicklichkeit, Form und Gestalt eines Geistes möchte an sich haben und bekommen. Zum anderen, dass der Geist alles das tun sollte, was er begehrte und von ihm haben wollte. Zum dritten, dass er ihm beflissen, untertänig und gehorsam sein sollte, wie ein Diener. Zum vierten, dass er sich allezeit, so oft er ihn forderte und beriefe, in seinem Haus sollte finden lassen. Zum fünften, dass er in seinem Haus wolle unsichtbar regieren und sich sonst von niemanden als von ihm sehen lassen. Es wäre denn sein Wille und Geheiß. Und letztlich, dass er ihm, so oft er ihn forderte und in der Gestalt, die er ihm auferlegen würde, erscheinen sollte. Auf diese sechs Punkte antwortete der Geist dem Fausto, dass er ihm in allem wollte willfahren und gehorsamen, sofern er ihm dagegen auch etliche fürgehaltene Artikel wolle leisten. Und wo er solches tue, sollte es weiter keine Not haben. Und sind dies des Geistes etliche Artikel gewesen? Erstlich, dass er, Faustus, verspreche und schwöre, dass er sein, des Geistes eigen sein wolle. Zum anderen, dass er solches zu mehrerer Bekräftigung mit seinem eigenen Blut wolle bezeugen und sich damit also gegen ihn verschreiben. Zum dritten, dass er allen christgläubigen Menschen wolle Feind sein. Zum vierten, dass er den christlichen Glauben wolle verleugnen. Zum fünften, dass er sich nicht wolle verführen lassen, so ihn etliche wollten bekehren. Hingegen wolle der Geist ihm, Fausto, etliche Jahre zum Ziel setzen. Wann solche verloffen, solle er von ihm geholt werden. Und so er solche Punkte halten würde, solle er alles haben, was sein Herz gelüste und begehre. Und solle er alsbald spüren, dass er eines Geistes Gestalt und Weise haben würde. Dr. Faustus war in seinem Stolz und Hochmut so verwegen, obgleich er sich eine Weile besann, dass er doch seiner Seelenseligkeit nicht bedenken wollte, sondern dem bösen Geist solches darschlug und alle Artikel zu halten verhieß. Er meint, der Teufel wäre nicht so schwarz, als man ihn malet, noch die Hölle so heiß, wie man davon saget. Auf den Teufelspakt folgt eines der wenigen Gedichte, die diesem makabren Thema gewidmet sind. Wider Dr. Faust die Verstockung ist dieser Vers und Reimen wohl zu sagen. Der sein Lust setzt auf Stolz und Übermut und darinnen sucht sein Freud und Mut und alles dem Teufel nachtut, der macht über sich eine eigene Ruth und kommt endlich um Seel, Leib und Gut. Item. Wer allein das Zeitliche betracht und auf das Ewig hat kein Acht, ergibt sich dem Teufel Tag und Nacht, der hab auf seine Seel wohl Acht. Item. Wer sich das Feuer mutwillig lässt brennen oder will in einen Brunnen springen, dem geschieht recht, ob er schon nicht kann entrinnen.